B. Die Pommes Fritz kosten 3 Euro. Was meinst du? Pommes Fritz und Cola? Ach nein, lieber einen Salat. Oder gibt es das hier nicht? Sie haben Fleischsalat. Ich esse nicht gern Fleisch. Tja, dann gibt es nur noch Brötchen mit Tomaten und Mozzarella. Weißt du was? Du hast recht. Wir nehmen doch die Pommes Fritz. Einverstanden.